Je mehr ich über die Sache nachdenke, sagte Mr. Gardiner, als sie zur Stadt hinausfuhren, desto geneigter fühle ich mich, Janes Ansicht über die Sache beizustimmen. Es erscheint mir höchst unwahrscheinlich, dass ein junger Mann solch einen ehrenrührigen Plan gegen ein Mädchen ausführen sollte, welches keineswegs Freund und schutzlos ist und sich im Hause seines Colonels aufhielt. Er musste doch erwarten, dass man Schritte tun würde, ihm auf die Spur zu kommen. Und wie sollte er es wagen, wieder bei seinem Regiment zu erscheinen? Nein, das Vergehen gegen seinen Colonel wäre zu groß. »Ist dies wirklich Ihre Meinung?« rief Elizabeth, von einer augenblicklichen Hoffnung beseelt. »Auch ich stimme deines Onkels Meinung bei«, sagte Mrs. Gardiner. »Es wäre in der Tat eine zu freche Übertretung des Anstands und der Ehre. Ich kann unmöglich so schlecht von Wickham denken. Lizzie, bist du imstande, ihn so strafbar zu halten?« »Ich traue ihm alles zu, nur nicht etwas gegen seinen eigenen Vorteil zu tun. Und wenn er nun auch wirklich redlichere Absichten hätte, als ich bei ihm voraussetze, warum ging er denn nicht nach Schottland, wie er Lydia gesagt?« »Erstlich«, entgegnete Gardiner, »ist es noch nicht entschieden, ob sie nicht nach Schottland gegangen sind.« »Weshalb hätten sie dann die Postkutsche gegen einen Mietwagen vertauscht? Und sie vergessen, dass ihre Spur auf der Straße nach Barnet nicht zu finden gewesen ist?« »Gut, so wollen wir annehmen, dass sie in London sind und sich dort aufhalten, um unentdeckt zu bleiben. Es ist nicht zu vermuten, dass sie reichlich mit Geld versehen sein sollten, und so wird es ihm wohl einleuchten, dass sie wohlfeiler, wenngleich nicht so schnell in London verheiratet werden können als in Schottland.« »Aber wozu dieses Geheimhalten? Diese Furcht vor Entdeckung? Warum muss ihre Verheiratung ein Geheimnis bleiben?« »Ach nein, das ist nicht wahrscheinlich. Sie hörten ja aus Janes Brief, dass sein vertrautester Freund fest überzeugt war, dass es ihm nicht einfiele, sie zu heiraten. Wickham wird nie ein armes Mädchen heiraten. Er kann sie nicht erhalten. Und welche Ansprüche hat Lydia? Welche Anziehungskraft außer Jugend, Gesundheit und heiteren Sinn, die ihn vermögen sollten, solche Rücksichten aus den Augen zu verlieren? Inwiefern er seine Ehre auf das Spiel setzt durch diese unvernünftige Entführung, kann ich nicht beurteilen. Denn ich weiß nicht, welche Folgen ein solcher Schritt nach sich zieht. Aber andere Rücksichten werden ihn nicht verhindern, seinen schlechten Gesinnungen zu folgen. Lydia hat keine Brüder, die sich ihrer annehmen könnten. Und nach dem, was Wickham von meines Vaters Indolenz und geringer Beachtung seiner Töchter gesehen hat, wird er ihn nicht für den Mann halten, der tätige Maßregeln zur Wiederherstellung der Ehre seiner Familie zu ergreifen imstande ist. Aber kannst du Lydia so leichtsinnig, so durch die Liebe verblendet halten, dass sie den Anstand so weit aus den Augen setzen sollte, in einem anderen als dem ehelichen Verhältnis mit ihm zu leben? »Es ist schrecklich«, rief Elizabeth mit Tränen, »dass man an der Tugend seiner eigenen Schwester zweifeln muss. Aber ich weiß nicht, was ich glauben soll. Vielleicht tue ich ihr Unrecht. Jedoch, sie ist so jung, so wenig gewohnt, sich mit ernsten Gedanken zu beschäftigen und vollends seit dem letzten Jahr so in Eitelkeit und Zerstreuungssucht versunken, dass mir wenig zu hoffen bleibt. Sie war von jeher zum Müßiggang und zu kindischen Beschäftigungen geneigt. Doch seit der Anwesenheit des Landwehrregiments ist Kopf und Herz mit nichts anderem angefüllt gewesen als mit Offizieren, Liebeleien und dergleichen Dingen. Sie dachte an nichts anderes, sprach nur von solchen Gegenständen und schien ihr ganzes Glück in diesem Gedankenkreis zu finden. Wie natürlich also, dass ein Mann mit so vielen äußeren Vorzügen wie Wickham leichtes Spiel mit ihr haben musste. »Du siehst aber doch«, sagte die Tante, »dass Jane viel besser von Wickham denkt und ihn solcher Schlechtigkeit nicht fähig hält. Von wem könnte Jane je schlecht denken? Wen würde sie nicht zu entschuldigen suchen? Aber sie weiß ebenso gut wie ich, dass Wickham wirklich niedrige Handlungen fähig ist, dass er weder Ehrgefühl noch Scham hat, dass er ebenso falsch und betrügerisch als einschmeichelnd ist.« »Und dies weißt du wirklich alles?« rief Mrs. Gardiner, deren Neugier im höchsten Grade erregt worden war. »Ja, ich weiß es«, entgegnete Elizabeth errötend. »Ich erzählte Ihnen gestern von seinem schändlichen Betragen gegen Mr. Darcy, und Sie hörten es selbst in Longbourn, auf welche Weise er sich über den Mann äußerte, dessen Nachsicht und Edelmut er unendlich viel zu verdanken hat. Auch gibt es noch manche andere Umstände, die ich nicht berechtigt bin, die des Erzählens nicht wert sind. Aber seine Lügen in Bezug auf die darcysche Familie sind nicht zu zählen. Nach dem, was er von Miss Darcy gesagt hatte, war ich darauf gefasst, ein stolzes, hochmütiges, unangenehmes Mädchen zu finden. Und doch wusste er es selbst am besten, wie liebenswürdig und anspruchslos sie ist. Aber sollte Lydia hiervon nichts wissen? Sollte sie unbekannt mit dem sein, was du und Jane erfahren hatten? Ach nein, das ist eben das Schlimmste von der Sache. Bis ich nach Kent kam und Mr. Darcys Verwandten, Colonel Fitzwilliam, kennenlernte, wusste ich die Wahrheit selbst noch nicht. Und als ich nun bei meiner Zurückkunft erfuhr, dass das Regiment Meryton spätestens in 14 Tagen verlassen würde, hielten es Jane und ich nicht für nötig, davon zu sprechen. Warum sollten wir ihn um die gute Meinung der ganzen Nachbarschaft bringen? Und selbst als Mrs. Forster ihren Entschluss, Lydia mit nach Brighton zu nehmen, verkündete, hielt ich mich nicht berechtigt, ihr die Augen über seinen Charakter zu öffnen. Dass sie in Gefahr kommen könnte, von ihm betrogen zu werden, kam mir nicht in den Sinn. Du hattest also vorher keinen Grund zu vermuten, dass ein Liebesverhältnis zwischen ihnen stattfinde? Nicht den geringsten. Ich erinnere mich, nichts gesehen zu haben, was auf Neigung von einer oder der anderen Seite schließen ließ. Bei seinem ersten Erscheinen war sie zwar sehr für ihn eingenommen, so waren wir aber alle. Jedes Mädchen in und um Meryton fühlte sich die ersten 2 Monate durch seine Schönheit und Liebenswürdigkeit bezaubert. Aber er zeichnete Lydia nie durch besondere Aufmerksamkeit aus, weshalb sie ihm denn auch ihre Gunst sehr bald entzog und andere sie mehr auszeichnende Offiziere zu ihren Lieblingen erwählte. Es ist leicht zu begreifen, dass die kleine Reisegesellschaft nur von dem einen Gedanken beseelt, von nichts anderem sprach, und dass besonders Elizabeth, in deren Herzen sich noch Vorwürfe über ihr Schweigen einschlichen, keinen Augenblick Ruhe genoss. Sie reisten so schnell als möglich und langten den 2. Tag gegen Mittag in Longbourn an. Es gewährte Eliza zur Beruhigung, dass Jane sie nicht früher erwartet haben konnte. Der Anblick eines Reisewagens hatte die kleinen Gardiners vor die Tür gelockt. Elizabeth sprang zuerst heraus und eilte, nachdem sie den Kindern einen Kuss gegeben, ins Haus, wo ihr Jane auch schon entgegenkam. Mit heißen Tränen umarmten sich die Schwestern und Elizas erste Frage war nach den Flüchtlingen. »Wir haben noch nichts von ihnen gehört«, entgegnete Jane. »Doch nun, da mein lieber Onkel gekommen ist, hoffe ich, dass alles gut gehen soll.« »Ist der Vater noch in der Stadt?« »Ja, seit dem Dienstag.« »Und hörtet ihr oft von ihm?« »Nur einmal. Er schrieb mir am Mittwoch ein paar Zeilen, um seine glückliche Ankunft zu melden und mir seine Adresse zu geben, um welche ich ihn gebeten hatte. Er fügte noch hinzu, dass er nicht eher wieder schreiben würde, bis er etwas Wichtiges mitteilen könnte.« »Und die Mutter, wie geht es ihr? Wie geht es euch allen?« »Die Mutter ist leidlich wohl, aber sehr niedergeschlagen. Sie ist oben in ihrem Zimmer, was sie noch nicht wieder verlassen hat, und wird sich sehr freuen, dich zu sehen. Mary und Kitty befinden sich Gottlob recht wohl.« »Aber du«, rief Elizabeth, »du siehst sehr blass aus. Wie viel hast du in diesen Tagen gelitten?« Jane suchte sie, über ihren Gesundheitszustand zu beruhigen, so gut sie konnte. Unterdessen waren Mr. und Mrs. Gardiner, von ihren Kindern aufgehalten, auch hereingekommen, und Jane begrüßte sie mit Lächeln und Tränen. Der Anblick ihres Onkels und seine Versicherungen, das Mögliche zur Entdeckung der Flüchtlinge zu tun, bestärkten sie in ihren Hoffnungen. Sie lebte von einem Tag zu dem anderen in der Erwartung, dass sich alles gut enden würde, dass der nächste Morgen einen Brief von ihrem Vater oder von Lydia mit der Nachricht ihrer vollzogenen Heirat bringen würde. Mrs. Bennet empfing die Reisenden mit Tränen und Klagen, mit Verwünschungen über Wickham und dessen Schändlichkeit und mit Erzählungen ihrer eigenen Leiden. Jedermann anklagend, nur nicht sich selbst, da durch ihre unzeitige Nachsicht und fehlerhafte Erziehung die hauptsächlichste Veranlassung zu Lydias Irrtümern war. »Wenn ich nur imstande gewesen wäre, meinen Plan, mit der ganzen Familie nach Brighton zu gehen, auszuführen, so würde dieses Unglück nicht geschehen sein.« Aber die arme Lydia hatte keine Aufsicht, war sich zu sehr sich selbst überlassen. Forsters hätten sie keinen Augenblick unbewacht lassen sollen. Ich bin fest überzeugt, dass sie nur deshalb auf solche Abwege geraten ist. Denn Lydia würde nimmermehr an Entführung gedacht haben, wenn sie unter strengerer Aufsicht gewesen wäre. Ich sagte es gleich, dass Forsters sich hierzu nicht eigneten, wurde aber wie gewöhnlich überstimmt. Armes, liebes Kind! Und nun ist mein Mann ihnen nachgereist und wird sich mit Wickham schlagen oder schießen, sobald er ihn trifft. Und wenn dieser ihn nun tötet, was soll dann aus uns werden? Dann kommt Collins mit seiner Frau, ehe er noch kalt ist, um uns aus dem Haus zu jagen. O Bruder, wenn du dich unserer nicht annimmst, weiß ich nicht, was wir beginnen sollen.« Mr. Gardiner bemühte sich, sie zu beruhigen und versprach, gleich den nächsten Tag nach London zu reisen, um seinem Schwager beizustehen und ihm zu helfen, Lydia zu finden. »O geliebter Bruder«, rief Mrs. Bennet, »du erfüllst meine kühnsten Wünsche. Eile in die Stadt, suche sie auf, wo sie sich auch verborgen halten, und besorge, dass sie gleich verbunden werden, wenn sie es wirklich noch nicht sein sollten. Wegen der Hochzeitskleider brauchen sie nicht zu warten. Sag Lydia, dass sie nach der Hochzeit so viel Geld dazu haben sollte, wie sie nur verlangte. Und vor allen Dingen verhindere, dass sich mein Mann mit Wickham schlägt. Sag ihm, dass ich mich in einem schrecklichen Zustand befände, dass ich Krämpfe, Seitenstechen, Kopfweh und so gewaltiges Herzklopfen hätte, dass ich Tag und Nacht keine Ruhe finden könnte. Und meiner lieben Lydia, präge es ein, sich keine neuen Kleider anzuschaffen, bevor sie mich gesehen, weil sie nicht weiß, wo sie am besten zu haben sind. O Bruder, wie bist du so gut? Ich wusste wohl, dass du gewiss Rat schaffen würdest.« Mr. Gardiner sah sich nach diesem Ausbruch ihrer chimärischen Hoffnungen genötigt, sie zu ermahnen, sich weder der Erwartung noch der Furcht auf eine so gewaltsame Weise hinzugeben, indem sie hierdurch nichts bessere, ihren Gesundheitszustand wohl aber verschlimmern könne. Während dieser Unterhaltung war die Mittagsstunde herangekommen und die Haushälterin erschien, ihr Gesellschaft zu leisten, da ihre Töchter die Gäste in das Esszimmer begleiteten. Obgleich sie es alle für unnötig erkannten, sich so ängstlich in ihr Zimmer einzuschließen, suchte doch niemand, sie zum Herunterkommen zu bereden, da sie wohl wussten, wie wenig sie sich und ihre Zunge zu beherrschen verstand. Und so war es freilich besser, sie den lauschenden Ohren der aufwartenden Dienstboten zu entziehen. Mary und Kitty fanden sich jetzt auch bei der Gesellschaft ein, der sie sich noch nicht gezeigt hatten. Die eine kam von ihren Büchern, die andere von der Toilette. Beide sahen höchst ruhig aus, als ob gar nichts vorgefallen wäre, und Kitty verriet nur durch einen noch verdrießlicheren, unmutigeren Ton den Verlust ihrer Lieblingsschwester und ihren Zorn über deren Vergehen. Mary flüsterte Eliza, sobald sie sich an den Tisch gesetzt hatten, mit dem Ausdruck ruhiger Überlegung zu: »Dies ist eine sehr unglückliche Geschichte, von der wahrscheinlich viel gesprochen werden wird. Doch wir müssen uns bemühen, den Strom der Bosheit und Verleumdung zu hemmen und uns gegenseitig durch schwesterliche Trostgründe aufzurichten.« Da Elizabeth keine Miene machte, hierauf etwas zu erwidern, fuhr sie im salbungsreichen Ton fort: »So trostlos diese Begebenheit für Lydia auch ist, müssen wir doch die nützliche Lehre daraus ziehen, dass der Verlust des weiblichen Rufs unersetzlich ist, dass ein falscher Schritt ins Elend führt und dass man nicht genug auf seiner Hut sein kann im Benehmen gegen die Unwürdigen des anderen Geschlechts.« Elizabeth richtete ihre Blicke voll Erstaunen auf die moralisierende Schwester und war keiner Antwort fähig. Mary aber fuhr noch lange fort, die guten Folgen, die dieses Unglück für den aufmerksamen Beobachter haben müssten, herauszuheben. Als sich die beiden ältesten Schwestern im Verlauf des Abends einen Augenblick allein sahen, bat Eliza, sie von allem zu unterrichten, was sie bis jetzt noch nicht erfahren hatte. Was sagte Colonel Forster dazu? Hatte er keine Ahnung von diesem Liebesverständnis vor ihrer Flucht? Er muss sie doch immer zusammen gesehen haben. »Er behauptet, nichts bemerkt zu haben, was zu einem solchen Verdacht Veranlassung gegeben. Er dauert mich sehr. Sein Benehmen gegen uns war äußerst teilnehmend und gütig. Er unternahm die Reise hierher bloß in der Absicht, uns zu trösten, und als er kurz vorher die Vermutung erhielt, dass Wickham wahrscheinlich nicht nach Schottland gegangen sei, beschleunigte er sie nur desto mehr.« »Und war Danny wirklich überzeugt, dass Wickham Lydia nicht heiraten würde? Wusste er von ihrer Flucht? Hat Colonel Forster Danny selbst gesprochen?« »Ja, aber als dieser ihn darüber befragte, leugnete er sein Mitwissen ab und wollte seine wahre Meinung nicht aussprechen. Er wiederholte seinen Zweifel nicht, und deshalb bin ich immer noch geneigt zu hoffen.« »Und hegte keiner von euch einen Zweifel an ihrer Verheiratung, bis Colonel Forster kam?« »Wie hätten wir auf einen solchen Gedanken kommen sollen? Ich fühlte mich ein bisschen unruhig und besorgt wegen meiner Schwester Aussichten auf häusliches Glück, da ich wusste, dass sein Betragen nicht immer ganz recht gewesen war. Die Eltern ahnten hiervon nichts und fanden diese Heirat nur sehr unvernünftig. Kitty gestand mit einem triumphierenden Blick, dass sie mehr gewusst als wir, dass Lydias letzter Brief sie auf diesen Schritt vorbereitet hätte. Sie schien schon seit mehreren Wochen von dem Liebesverständnis unterrichtet gewesen zu sein. Doch nicht, ehe sie nach Brighton gingen. Nein, ich glaube nicht. Und kam es dir vor, als ob Colonel Forster mit seinem wahren Charakter bekannt wäre? Glaubst du, dass er ihn für schlecht hält? Ich muss gestehen, dass er nicht mehr so gut von Wickham sprach, wie er früher getan. Er nannte ihn leichtsinnig und ausschweifend. Und seit diese Geschichte ruchbar geworden ist, hört man, dass er bedeutende Schulden in Meryton zurückgelassen haben soll. Doch ich hoffe, dieses Gerücht ist falsch. Ach, Jane, wären wir weniger verschwiegen gewesen, hätte sich dieses Unglück vielleicht nicht zugetragen. Vielleicht wäre es besser gewesen, entgegnete ihre Schwester. Aber die früheren Vergehen eines Menschen aufzudecken, der sich seitdem gebessert haben konnte, erschien mir doch ungerecht. Wir unterließen es aus der besten Absicht. Weißt du nicht, was Lydias Brief an Mrs. Forster enthielt? Ihr Mann brachte ihn mit hierher, sagte Jane und reichte ihrer Schwester das Blatt, welches sie in ihrer Brieftasche bei sich führte. Es lautete folgendermaßen: Geliebte Harriet, du wirst lachen, wenn du erfährst, wohin ich gegangen bin, und ich muss selbst lachen, wenn ich mir dein Erstaunen, mich morgen früh nicht zu finden, vorstelle. Ich bin im Begriff, nach Gretna Green zu reisen, und wenn du nicht errätst, mit wem, muss ich dich für einfältig erklären, denn es gibt nur einen Mann in der Welt, den ich liebe, und dieser ist ein Engel. Ich kann ohne ihn nicht glücklich werden, deshalb muss ich mit dem fortgehen. Du brauchst diese Neuigkeit nicht nach Longbourn zu berichten, wenn du sonst nicht dazu aufgelegt bist. Das Erstaunen der meinigen wird nur desto größer sein, wenn ich ihnen schreibe und mit Lydia Wickham unterzeichne. Das wird einen Spaß geben. Ich kann vor Lachen kaum fortschreiben. Sei doch so gut, mich bei Pratt zu entschuldigen, dass ich mein Engagement nicht halten und heute Abend mit ihm tanzen kann. Sage ihm, ich hoffte, er würde mir vergeben, wenn er alles wüsste, und ich wäre bereit, desto mehr auf dem nächsten Ball, wo wir zusammentreffen, mit ihm zu tanzen. Ich werde meine Kleider und übrigen Sachen holen lassen, sobald ich wieder in Longbourn bin. Erinnere das Mädchen daran, den Riss in meinem Musselinkleid zuzumachen, ehe sie es einpackt. Und nun lebe recht wohl. Empfiehl mich deinem Mann. Ich hoffe, er trinkt heute Mittag auf unsere glückliche Reise. Deine dich zärtlich liebende Freundin Lydia Bennet. »O leichtsinniges, gedankenloses Geschöpf«, rief Elizabeth, nachdem sie gelesen. »Welch ein Brief! Wie kann man so in einem solchen Augenblick schreiben?« Aber er beweist wenigstens, dass sie an dem Zweck ihrer Reise nicht zweifelte. Was er ihr auch später vorgelogen haben mag, so ist sie doch von dieser ärgsten Schuld freigesprochen. »Mein armer Vater, wie wird er gelitten haben?« »Ich sah ihn noch nie so ergriffen.« Er konnte in den ersten 10 Minuten kein Wort hervorbringen. Die Mutter wurde gleich krank und so geriet das ganze Haus in Unruhe. »Ach, Jane«, rief Elizabeth mit einem Seufzer, »und gewiss blieb kein Mensch darin in Ungewissheit über die Sache.« »Ich weiß es nicht, hoffe aber, dass noch nicht jedermann von der traurigen Geschichte unterrichtet ist. Es war nicht möglich, alle Mitteilungen in diesem Augenblick zu verhindern. Die Mutter bekam ihre Anfälle, und so sehr ich auch bemüht war, ihr beizustehen, fühlte ich mich doch selbst so angegriffen von Schreck und Angst, dass ich weniger tun konnte, als ich wünschte. »Du hast schon über deine Kräfte getan. Das beweist dein krankes Aussehen. Oh, dass ich bei dir gewesen wäre, um alle Angst und Sorge mit dir zu teilen.« Mary und Kitty waren sehr freundlich und würden mir gewiss treulich beigestanden haben, aber ich hielt es nicht für recht, sie dazu aufzufordern. Kitty ist noch so jung und zart, und Mary studiert so viel, dass ich ihr ihre Ruhestunden nicht gern rauben wollte. Die Tante Phillips kam am Dienstag, nachdem der Vater abgereist, und war so gut, bis Donnerstag bei mir zu bleiben. Ihr Besuch gereichte uns allen zum Trost. Auch Lady Lucas kam sogleich, uns ihr Mitleid zu bezeigen, und bot ihre oder ihrer Töchter Dienste an, wenn wir sie brauchen könnten. »Sie hätte besser getan, zu Hause zu bleiben«, rief Elizabeth. »Es ist möglich, dass sie es gut meinte, aber bei solchen traurigen Gelegenheiten tut man am besten, die Nachbarn sich selbst zu überlassen. Beistand ist unmöglich, Teilnahme unerträglich. Sie mögen in der Ferne über uns triumphieren und sich damit begnügen.« Jane erzählte nun auf ihrer Schwester Verlangen, dass der Vater zuerst nach Epsom, wo Wickham zuletzt Pferde gewechselt, gegangen sei, um zu versuchen, ob er von dem Postillion nichts Genaueres erfahren könne. Ihm lag hauptsächlich daran, die Nummer des Mietwagens zu wissen, in welchem sie nach Clapham gefahren. Dieser war von London mit Reisenden gekommen, und da Mr. Bennet glaubte, dass eines Herrn und einer Dame aussteigen aus dem einen und einsteigen in den anderen Wagen auf der Station nicht unbemerkt bleiben könne, gedachte er, in Clapham Erkundigungen einzuziehen. Wenn er dort nur das Haus erfahren könne, wo selbst der Kutscher seine Reisenden aus der Stadt abgesetzt, so hoffte er auch, den Stand und die Nummer des Mietwagens herauszubringen, ohne welche Kenntnis seine Nachforschungen in London ganz zwecklos sein würden. Ob er nun noch andere Pläne gehabt, wusste Jane nicht zu sagen, indem er beim Abschied in einer solchen Hast gewesen war, dass sie nur mit Mühe so viel aus ihm herausgebracht hatte.